نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم السلام عليكم meine Lieben. Dann kommen wir zum 17. Juz, also auch der 17. Lektion. Und bevor wir damit anfangen, nochmal ganz kurz eine Ayah in Surat al-Kahf, die wir jetzt leider auch kurz gelesen haben, aber auf die wir trotzdem noch mal kurz eingehen möchten, und zwar Ayah Nummer 103 und 104. Sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren, deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinten, dass sie gut handeln würden. Und darin ist eine große Warnung, eine große, ja, wir sollten wirklich mal einen Moment innehalten und nachdenken, das gehöre ich vielleicht zu denen, die von sich denken, ich handle doch gut. Aber dass diese Taten dann an jenem Tag, wo es am wichtigsten ist für uns, dass unsere Taten Gewicht haben, dass sie an jenem Tag leicht, ja, und kein Gewicht haben werden. Deswegen sehr vorsichtig sein, sehr bedacht handeln. In unseren Taten darf sich keinerlei Schirk, Riya, also Mehrgötterei, Augendienerei, der Wunsch sich reinmischt, gelobt werden zu wollen. Ja, all dies darf sich darin nicht reinmischen. Das verdirbt und verunstaltet unsere Taten und wir meinen vielleicht trotzdem, wir würden Gutes tun, aber letztendlich werden diese Taten kein Gewicht haben, weil wir sie nicht rein aufrichtig für Allahs Zufriedenheit gemacht haben. Und das ist für einen selber auch oft schwer zu erkennen, inwieweit ist meine Tat jetzt aufrichtig für Allah, und deswegen ist es ja so wichtig, Taqwa, dieses Gottesbewusstsein zu haben, Allahs Zufriedenheit wirklich aufrichtig zu suchen und Allahs Unzufriedenheit mit allen Mitteln zu vermeiden. Und Taqwa bleibt nun mal erhalten, wenn wir eine feste Verbindung mit dem Koran pflegen. Eine beständige Beziehung. Ja, nicht mal und dann wieder lange nicht, sondern wirklich eine beständige Beziehung. Und in diesem Sinne verstehen wir auch diesen Kurs hier. Ja, ihr seht schon, der geht nicht unbedingt in die Tiefe, hier und da schon mal. Aber letztendlich soll er erstmal eine Grundbeziehung zum Koran aufbauen. Ein Grundverständnis, das jeder Muslim mehr oder weniger haben sollte. Ja, um uns zu denen gehören zu lassen, die Allah als Muttaqin, als gottesfürchtige Menschen beschreibt. In diesem Sinne machen wir weiter mit Surat al-Anbiya, die Propheten. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin, illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Nahe gerückt ist den Menschen ihre Abrechnung, während sie sich in Unachtsamkeit abwenden. Mit den Menschen sind hier alle Menschen gemeint, die da glauben und die, die nicht glauben. Wie ist etwas nahe gerückt, die Abrechnung, was ist damit gemeint? Die Abrechnung ist der Tag der Auferstehung, an dem Hisab, ja, die Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Und warum ist die nahe gerückt? In einer anderen Aya heißt es, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Weil ich sie sehen die Stunde als noch weit entfernt. Und wir sehen sie als nahe. Und warum ist das so? Unter anderem deswegen, weil im Koran steht auch, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Dass wenn die Stunde erstmal da ist, wird es den Menschen so erscheinen, als ob sie auf der Erde nur den Teil einer Nacht oder den Teil eines Vormittags verbracht hätten. Die, die nicht an den Tag der Auferstehung glauben, die Munkerin, die Verweigerer, die Leugner, die sind ja eh in Unachtsamkeit. Rafilun, Unachtsamkeit, fi ghaflatin mu'ridun, sie sind in Unachtsamkeit, wenden sie sich ab. Die wenden sich ja eh in Unachtsamkeit ab. Aber jetzt lasst uns mal kurz unser eigenes Leben, die wir gläubig sind und Allah und den Koran und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam lieben und daran glauben. Unser Leben, wenn wir das kurz einmal in diesem Spiegelbild betrachten, unser Alltag mal analysieren, was tun wir eigentlich so? Wonach handeln wir? Was halten wir für notwendig? Wofür planen wir? Worum machen wir uns die meisten Sorgen? Wofür investieren wir die meiste Energie? Denn wenn jemandem etwas wirklich wichtig ist, ja, und je wichtiger es ist, desto mehr dreht sich alles darum. Zum Beispiel, jemand hat eine ganz, ganz wichtige Prüfung. Ja, die ist, die letzte Prüfung, danach hat er den Titel oder den Abschluss, den er erreichen wollte, wirklich erreicht. Eine unglaublich wichtige Prüfung für ihn. Dann wird sich sein Schlaf, seine Freizeit, sein Speise zu sich nehmen, sein Alltag verbringen. Alles wird sich nach dieser Prüfung richten. Er will dafür lernen, er will dafür vorbereitet sein, er will nicht die Zeit verschwenden, er will so gut wie möglich abschneiden. Alles passt sich an diesem ihm wichtigen Thema an. Und Allah erwartet nicht von uns, dass wir das Mönchstum annehmen und alles verlassen und uns nur noch ihm alleine widmen, in dem Sinne, dass wir uns zurückziehen und nur noch, und das nur noch wirklich in Anführungsstrichen, Ibadah in formellem Sinne machen. Nein, das erwartet Allah ja noch nicht mal von uns. Aber wenn wir denn handeln, dann soll es gut sein. Es soll halal sein, es soll Allahs Willen entsprechen und nicht gegen den Willen Allahs handeln. Es soll, wenn es eine religiöse Tat ist, umso mehr für Allahs Zufriedenheit alleine sein. Es soll nicht nur oder nicht für den Nutzen des Diesseits, für Ruhm, Ehre und Stellung, für diese niederen Gründe sein. Ja, was im Diesseits geschrieben ist, das kriegen wir sowieso. Keiner kann es uns verwehren. Unsere Taten sollen sich auf Akhira richten. Das Hauptziel in unseren Gedanken soll sein, dass wir dort im Jenseits erfolgreich sind. Damit wir nicht zu denen gehören, die sich in Unachtsamkeit von Allah, von der Abrechnung abwenden. Ja, und ob wir eine weltliche oder religiöse Tat machen. Ja, zum Beispiel, wenn jemand im Dienste der Menschheit steht, indem er Hilfsleistung gibt, indem er organisiert, indem er Lehren verbreitet, in welchem Sinne auch immer, dann soll er das nicht tun, damit die Leute ihn mögen, damit die Menschen applaudieren, sondern weil er Erfolg in Akhira möchte, im Jenseits möchte. Dass er, unser Herr, mit uns zufrieden wird. Ja, denn wenn man für jemand ganz Großes arbeitet, dann erhöht sich auch die Qualität unserer Arbeit. Ja, je näher man der Chefetage rückt, desto qualitativer verbessert sich, oder sollte sich verbessern, sagen wir lieber, desto qualitativer wird auch unsere Arbeit. Und wenn wir für Allah allein und aufrichtig arbeiten, in all unseren Alltagssituationen auch, dann wird darin auch Segen entstehen. Die Auswirkungen werden auch weit reichen. Wenn wir aber nur für geringe, zeitlich begrenzte Nutzen arbeiten, für niedere Gründe, dann wird es auch nur ein temporärer Aufschwung sein, eine temporäre Arbeit, die auch hier und da Nutzen hat, aber nicht wirklich bleibende Auswirkungen hat. Sie wird keine Beständigkeit haben. Ma laha min qarar. Sie wird keine Beständigkeit haben. Genau wie wir über das gute Wort Kalimatun Tayyiba und Kalimatun Khabithatun, über das schlecht, gute und schlechte Wort gelesen haben, genau so verhält es sich mit der guten und schlechten Absicht, mit der guten und schlechten Niyya. Das heißt, Ghafla ist nicht nur in kompletter Unachtsamkeit sich abwenden, wie hier gesagt wird, sondern Ghafla kann auch heißen, dass wir hier und da einfach etwas nicht so wichtig nehmen, wie es eigentlich ist. Wie wir Dingen Prioritäten geben, in was wir unsere Energie investieren, um was wir uns Sorgen machen, was wir im Leben erreichen wollen. Ja, an all diesen Dingen erkennt man, ob wir etwas ernst nehmen oder ob wir in Unachtsamkeit ja, vielleicht sogar irre gehen. Allah möge uns bewahren. Keine neuerlich offenbarte Ermahnung kommt von ihrem Herrn zu ihnen, ohne dass sie sie anhören, während sie spielen. Wer wird hier beschrieben? Das sind die, die sich in Unachtsamkeit abwenden. Wenn die Ermahnung zu ihnen kommt, das heißt, die hören auch noch Koran. Das sind nicht die, die mit Koran gar nichts zu tun haben. Die hören und vernehmen den Koran, aber wie? Ohne dass sie sie anhören, während sie spielen. Sie scherzen über die Ermahnung. Sie nehmen sie nicht ernst. Mit völliger Unernsthaftigkeit beschäftigen sich mit dem, was eigentlich von ihnen Ernsthaftigkeit verlangen würde. Sie hören zwar, aber es entsteht keine Änderung dadurch. Was sie vor dem Koran hören taten, tun sie immer noch. So wie man mit Kleinigkeiten beschäftigt ist, ohne Fokus im Leben herumläuft, die wichtigen Dinge vernachlässigt, genauso sind sie auch, nachdem sie den Koran vernommen haben. Und deswegen sollten wir alle dazu in der Lage sein, wenn Allah uns schenkt, dass wir den Koran hören und sogar verstehen dürfen, dass wir in der Lage sind, zu sehen, was nützlich ist und was weniger nützlich ist, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Ja, dass wir unser Leben nicht nur nach dem Prinzip leben, wo ist meine temporäre Befriedigung meines Egos, meines Stolzes, meines jetzigen Bedürfnisses, nicht nur im Jetzt-Leben, sondern fähig sind zu planen, und zwar der größte und wichtigste Plan für das Leben im Jenseits. Und klug ist derjenige, der für morgen vorbereitet. Ja, das heißt, wie sollten wir also den Koran dann zuhören, um diesem Tadel von Allah in dieser Ayah zu entgehen? Dem Koran sollte gelauscht werden mit Aufrichtigkeit. mit Aufmerksamkeit, mit dem Wunsch, ihn zu verstehen und dann nach dem Verständnis sich auch dementsprechend zu ändern. Ja, der Wunsch wenigstens. Und der Koran muss letztendlich unser Leben beeinflussen. Es muss sich was tun, nachdem der Koran gehört worden ist. Und wie sind sie noch, wenn sie den Koran anhören und ihre Herzen zerstreut sind? Ja, weil beschäftigt mit vielen, vielen anderen Dingen. Das Wichtigste haben sie außer Acht gelassen, aber mit tausend und Millionen Kleinigkeiten sind wir Tag für Tag aufs Höchste besorgt und zerstreut und abgelenkt. Und sie führen insgeheim vertrauliche Gespräche, sie, die Unrecht tun. Ist dieser etwas anderes als ein menschliches Wesen wie ihr? Wollt ihr denn sehenden Auges Zauberei begehen? Also so sprachen die Quraysh zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam miteinander. Die seit der Kindheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn genau kannten, über die Ahlul Kitab heißt es genau zum Beispiel auch, sie erkennen ihn, wie sie ihre eigenen Söhne erkennen. Aber trotz all dem wollten sie ihn nicht akzeptieren. Und das war unter anderem deswegen so, weil das gehießen hätte, dass sie etwas von ihren Diesseits, von ihren Annehmlichkeiten, Status, Ehre, Führungsposition hier und da hätten aus ihrer Sicht etwas abgeben müssen. Und für jemanden, für den das Diesseits alles ist, für den kommt das nicht in Frage, dass er im Diesseits Kompromisse eingeht, selbst wenn ihm dafür ewiges Leben im Jenseits versprochen wird. Ja, und das ist unser Problem auch nur zu oft, dass, obwohl das Diesseits uns ja schon selber verlässt, mit jeder Sekunde, die verstreicht, entfernt es sich immer mehr und mehr von uns und wir sind es, die etwas, was aus unseren Händen schon wie Sand rinnt, wir es trotzdem verzweifelt versuchen zu halten und deswegen etwas aufgeben, was bleibender und besser ist. Und sie sprachen auch deswegen so, ja, in heutiger Zeit können wir das auch sehr gut verstehen, es wird auch nichts ausgelassen, was den Namen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam versuchen würde zu beschmutzen, weil er ist fern von jeder Beschmutzung, so wie die Sonne beschimpft werden kann, aber es mindert ihren Glanz nicht. Sie sprachen so, damit die Stellung und der Name des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ja gemindert werden würde, er würde seine Stellung verlieren. Warum machten sie das? Nicht aus persönlich gegen ihn Gründen, sondern damit keiner ihm mehr glauben würde. Hier also ein ganz niederer Trick, wirklich Menschen in unwürdiger Trick und in Allahs Augen, in Allahs Sicht ein ganz großes Verbrechen. Wollt ihr denn sehenden Auges Zauberei begehen? Ja, also wollt ihr euch dieser Gehirnwäsche ergeben? Ja, bleibt fern davon. Wie könnt ihr, also sich gegenseitig noch dazu ermahnen? Es ist ja ein Unterschied, ob man selber etwas wählt und sagt, nee, für mich ist das nichts, aber sie reden noch miteinander im vertraulichen Gespräch und ermutigen sich und rufen sich noch gegenseitig dazu auf, dass nee, bloß dem nicht mal zuhören, er ist doch nur ein Mensch wie wir. Sag, mein Herr weiß alles, was im Himmel und auf der Erde gesagt wird. Er ist der Allhörende und Allwissende. Also jedes einzelne vertrauliche Gespräch, jede Zusammenkunft, wo solche Dinge geplant werden, um solche Dinge zu veröffentlichen, an andere Menschen zu bringen, Lügen zu verbreiten, Propaganda zu verbreiten, Allah sieht und Allah hört alles. Aber nein, vielmehr sagen sie, das ist ein Bündel von wirren Träumen. Also das war das nächste Anschuldigung zur Offenbarung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das wäre ja ein Bündel von wirren Träumen. Nein, vielmehr hat er ihn ersonnen. Das war das nächste, was sie sagten. Nein, vielmehr ist er ein Dichter. Also sie blieben auch nicht auf eine Sache beharren, sondern von Anschuldigung zu Anschuldigung, eine nach der anderen wurde geäußert. So soll er uns ein Zeichen bringen, so wie die früheren gesandt wurden. Vor ihnen hat keine Stadt geglaubt, die wir vernichteten. Sollten gerade sie nun glauben? Also die früheren Gemeinden hatten ja ganz besondere Wunder bekommen und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat auch viele Wunder und der größte seiner Wunder ist der Koran. Aber Allah geht hier auf diese Forderung derer ein, die den Glauben verweigerten und auch verweigern wollten und Ausreden vorbrachten für diese Verweigerung, dass nee, es mangelt uns an einem Zeichen. Allah sagt hier, dass die Städte, die früher vernichtet wurden, zu ihnen kamen deutliche Wunder. Das Kamel vom Volk von Salih, die Malaika in menschlicher Gestalt, viele, viele andere Wunder, Musa a.s., Wunder über Wunder. Aber hat es irgendetwas an dem Verweigerungszustand seines Volkes geändert? Sie wurden vernichtet. Wollt ihr nun etwa sagen, dass ihr glauben würdet? Sollten gerade sie nun glauben? Und wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen wir Offenbarung eingaben. Also davor waren die Gesandten auch immer Menschen. So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr es nicht wisst. Ja, und wie war das früher in den früheren Völkern? Fragen wir die Leute der Amanu. Das sind die Leute der Schrift, aber auch die Leute von Wissen allgemein. Die Menschen, die früher nach Zeichen verlangten, aber trotzdem innerlich nicht bereit waren zu glauben, die waren dann für kurze Zeit verblüfft, genau wie zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Spaltung des Mondes und viele, viele andere Wunder. Jede einzelne Aya im Koran ist ein Wunder, das die Feinde des Islam und die Verweigerer verblüffte, aber nach dieser kurzen Verblüffung kehrten sie wieder zu dem zurück, auf dem sie waren. Verweigerung und Entschlossenheit in dieser Verweigerung. Das heißt, am Wunder mangelt es nicht. Es mangelt an Bereitschaft, die im Herzen sein sollte. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen wir Offenbarungen eingaben. So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr es nicht wisst. Wir machten sie nicht zu Körpern, die keine Speise essen, und sie waren nicht unsterblich. Hierauf hielten wir ihnen das Versprechen. Wir retteten sie und diejenigen, die wir erretten wollen, und vernichteten die Maßlosen. Wir haben ja ein Buch zu euch hinabgesandt, in dem eure Ehre liegt. Begreift ihr denn nicht? In dem eure Ehre liegt, fihi dhikrukum, das kann auch übersetzt werden, fihi dhikrukum, euer Gedenken. Es wird auch ausgelegt als, in dem eure Ermahnung steht. Gemeint damit kann auch sein, und so wird es auch ausgelegt, dass ein Buch haben wir hinabgesandt, in dem ihr erwähnt werdet. Es geht um euch, ihr seid das Thema dieses Buches. Für eure Rechtleitung wurde es hinabgesandt. Versteht ihr das nicht nach dem Lesen all dieser Geschichten, dass das eure Geschichte ist, die Geschichte der Menschheit? Die Geschichte von Yusuf a.s., eine 4000 Jahre alte, circa alte Geschichte. Dieselben Probleme, die wir heute auch kennen. Begierde, Betrug, Mangel an Loyalität, Vergeben. Hat der Mensch sich denn so sehr geändert? Nein. Seit Adam a.s. hat der Mensch ungefähr die gleichen Eigenschaften. Und seine Kinder haben sie weitergegeben an ihre Kinder und diese an ihre Kinder und so weiter. Und bis zum Tag der Auferstehung wird der Mensch sich nicht großartig ändern. Bis zum Tag der Auferstehung bleiben diese menschlichen Eigenschaften, werden so verbleiben. Allah hat uns erschaffen und Allah weiß also somit genauestens, was wir brauchen und was wir benötigen. Deswegen, der Koran ist euer, er ist für euch. Wenn man etwas als eigenes betrachtet, ja, dann verändert sich dadurch meistens die gesamte Einstellung zu diesem Etwas. Ihr zum Beispiel, stellt euch vor, in der Zeitung wird ein Gedicht abgedruckt, wo ihr erwähnt werdet. Ja, ob ihr es jetzt mögt oder nicht, eure Beziehung zu diesem Gedicht, zu dieser ganzen Zeitung sogar, wird eine komplett andere werden. Oder ein Buch, in dem es um euch geht. Mit Dingen sind wir sogar meistens schon. Ein Stift, auf den euer Name eingraviert ist. Diese billigen Stifte, die manchmal, ja, wo jeder irgendwas draufschreiben kann. Aber selbst das ist für uns was ganz Besonderes. Und jetzt noch ein Schritt wertvoller, eine Goldkette, wo euer Name draufsteht. Ja, so ein Medaillon oder irgendwas Ähnliches. Ja, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wir haben eine Beziehung dazu. Wir verteidigen diese Dinge. Je wertvoller sie sind, desto mehr identifizieren wir uns auch mit ihnen. Wie ist das im Koran? Wenn man ihn liest, dann wie oft fühlt man sich, als ob man ertappt wurde? Ja, stimmt, genauso denke ich manchmal. Genauso fühle ich mich auch manchmal. Das ist mir auch schon mal passiert. Ja, die Frage hatte ich auch schon lange in meinem Kopf. Hier habe ich also die Antwort gefunden. Aber das ist für die, die mit Aufmerksamkeit den Koran lesen, mit dem Willen, Rechtleitung zu finden. Allah weiß, was wir offenlegen und was wir verbergen. Und er hat uns im Koran genau das gegeben, was für uns notwendig ist, um in diesseits und im Jenseits erfolgreich zu sein. Er hat genau das offenbart, was wir brauchen, um rechtgeleitet zu werden, um uns zu reinigen. Er hat unsere Probleme, die urmenschlichen Probleme von Neid, von Brüderhass, von Mord, von Sündhaftigkeit, von Frieden, von Eheproblemen, alles, was mit uns zu tun hat, unsere Angelegenheiten, die werden hier im Koran behandelt. Und wir wollen dem Koran gegenüber unachtsam sein? Allahu Akbar. Wie viele Städte haben wir zerschmettert, die Unrecht taten, und haben nach ihnen ein anderes Volk entstehen lassen? Als sie dann unsere Gewalt spürten, liefen sie sogleich davor weg. Lauft nicht weg, sondern kehrt zu dem euch verliehenen üppigen Leben und zu euren Wohnungen zurück, auf das ihr befragt werden möget. Sie sagten, o wehe uns, wir pflegten ja Unrecht zu tun. So war dies stets ihr Ausruf, bis wir sie wie abgemäht und ausgelöscht sein ließen. Und wir haben den Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nicht zum Spiel erschaffen. Ja, diese Ayat davor, so war dies stets ihr Ausruf und diese Strenge, ja, damit werden die Mekkaner und alle, die sind wie sie, nochmal gewarnt, dass so ging es den Früheren und auch euch kann dies geschehen, wenn ihr nicht Einsicht zeigt. Ja, das ist Allahs Strenge seinen Dienern gegenüber. Und wir haben den Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nicht zum Spiel erschaffen. Also es ist alles mit einem Sinn erschaffen. Himmel und Erde wurden erschaffen, gelegt. Darin wurde die Schöpfung gelegt. Die arbeitet, es gibt Kreisläufe, es gibt einen Plan, alles läuft nach Maß. Alles wurde mit dem Plan und dem Wissen Allahs erschaffen und in die Erde gelegt. Und dann in diese Erde oder auf diese Erde wurde der Mensch als die Schöpfung geschickt, die Verstand besitzt, die einen freien Willen besitzt. Und dieser Mensch allein soll ohne Plan geschaffen worden sein? Alles in der Schöpfung hat eine Funktion und nur der Mensch hat keine Funktion? Alles im Körper des Menschen hat eine Funktion? Nichts, nicht mal das kleinste Enzym ist sinnlos und der Mensch als Ganzes soll ohne Sinn einfach so nur vor sich hinleben? Dann wurden Propheten geschickt, um diese Menschen Rechtleitung zukommen zu lassen. Bücher wurden entsandt. Dann wird es ein Ende dieser Welt geben. Und dann wird es eine Auferstehung geben. Und dann wird die Abrechnung sein. Und dann werden die Menschen zu ihren jeweiligen Orten einkehren. Und alles ist genau nach dem Plan von Allah. Und wer gegen diesen Plan geht, der schadet nur sich selbst. Ja, wir handeln doch auch so. Alles, was einen Sinn hat, betrachten wir mit sehr viel Ernsthaftigkeit. Jetzt stellt euch mal was Sinnloses, ein Spiel vor. Ja, jemand spielt so ein Brettspiel oder jemand hat eine Vorführung auf der Bühne, wird alles groß, trara, aufgebaut und dann wird es wieder abgebaut. Es hat keine wirkliche Konsequenz. Oder sollte nicht. Was aber mit Ernsthaftigkeit begegnet wird, sind Dinge, die eine Konsequenz haben, wie zum Beispiel die Ernte einholen. Wie geht der Bauer mit seinem Feld um? Wie geht jemand damit um, wenn er etwas baut, wenn er etwas herstellt? Warum? Weil er möchte das Endergebnis, möchte er mit Zufriedenheit anschauen dürfen. Er möchte ein gutes Ergebnis sehen. Wenn es um ein Endergebnis geht, dann muss alles ordentlich gemacht werden. Wenn wir uns eine Zerstreuung hätten nehmen wollen, dann hätten wir sie wahrlich von uns ausgenommen. Also warum hätten wir dann euch erschaffen, wenn wir das überhaupt hätten tun wollen? Aber nein, wir schleudern die Wahrheit gegen das Falsche und da zerschmettert sie ihm das Haupt und sogleich geht es dahin. Und wehe euch wegen dessen, was ihr da fälschlich zuschreibt. Damit zerschmettert ist hier beendet gemeint. Und der Mensch soll sich darum kümmern, warum das alles erschaffen wurde. Darum, wir müssen darüber nachdenken. Allah hat alles erschaffen, er besitzt alles und er sagt uns, warum wir darin geschickt wurden, warum wir erschaffen wurden, was der Sinn unseres Daseins ist, wie wir hier zu leben haben. Ihm gehört, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Und diejenigen, die bei ihm sind, sind weder zu hochmütig, ihm zu dienen, noch werden sie dessen müde. Das ist alles nicht selbst entstanden. Und weder haben wir es geschaffen. Kein anderer, ihm gehört alles. Sein Recht gilt hier. Ja, wir lassen in unseren Häusern, ja, wenn manchmal Eltern ein bisschen älter werden, Mütter vor allem, und die kommen dich besuchen, du hast schon deinen eigenen Haushalt, dann kommen sie manchmal in die Küche und stellen hier und da was um. Einfach so. Ja, und wirklich, manche Menschen werden richtig böse. Das ist hier meine Küche, warum hast du was umgestellt? Und zeigen wirklich ihr Anrecht, was völlig unangemessen in dieser Situation natürlich ist. Ja, aber das nur, um zu zeigen, wie sehr es uns um unser Recht, weil es meins ist, weil es unser ist, wie sehr wir darauf pochen. Und in Allahs Schöpfung wollen wir walten, wie es uns gefällt? Ja, wir lesen leider, die Gebildeten unter uns, die beschäftigen sich mit allen möglichen Philosophien der Welt, was bildungstechnisch ganz in Ordnung ist. Aber wenn wir dabei sein Wort des Schöpfers, das Wort des Schöpfers nicht verstehen, dann ist doch dann wirklich ein großer Mangel da. Allahs, dessen Unbedürftigkeit hier beschrieben wird, dass bei ihm sind hohe Schöpfungen, die Engel, die Malaika, die nie müde werden, die ununterbrochen damit beschäftigt sind, Allah zu dienen. Manche sind ununterbrochen beschäftigt, im Sajda sich vor ihm niederzuwerfen. Andere sind ununterbrochen in der Verbeugung vor Allah beschäftigt. Andere sind ununterbrochen im Gebete stehend vor Allah, in Ibadah anwesend. Und andere sind ununterbrochen damit beschäftigt, Allah zu lobpreisen. Sie werden nicht müde, es wird ihnen nicht zu viel. Sie preisen ihn Nacht und Tag und lassen darin nicht nach. Sie lassen nicht nach darin. Hier, wenn ihr euch nicht beugen wollt, Allah benötigt euer nicht. Euer Wohl wäre darin gewesen, wenn ihr euch vor Allah beugen würdet. Die Malaika, die Engel, die sind da. Sie, ohne Pause sind sie in Ibadah beschäftigt. Ohne Müdigkeit, ohne Langeweile. Sie halten nicht ein. Ja, was sind vor ihm, Allah, eure Ibadat, eure gottesdienstlichen Handlungen? Die halbherzig. Ja, wenn ihr Almosen gebt, dann halbherzig, um gesehen zu werden. Wenn ihr betet, denkt ihr oft an etwas anderes. Wenn ihr fastet, dann leider nur das Fasten des Magens, nur das Fasten des Hungers, aber nicht das Fasten des Herzens, nicht das Fasten der Zunge und der Augen. Ja, und dann mal das Gebet in die eigene Waagschale mal legen. Schnell, schnell, wie als ob man um etwas loswerden möchte. Wie viel Gewicht wird es wohl haben? Würden wir selber das akzeptieren, wenn jemand das uns geben würde? Akzeptieren wir halbgebackene Brote, wenn jemand das uns gibt? Essen wir das gerne? Mit welcher Qualität handeln wir? Wo geben wir denn dem, was Allah gebührt, wirklich sein Recht? Haben wir denn ein Level von Exzellenz in irgendeinem Bereich wirklich denn schon erreicht? Und trotzdem werden wir nicht müde, Vorhaltungen zu machen. Wir haben ja das gemacht und wir haben ja das geleistet. Wir sind ja schon so weit und ich habe ja schon das alles ausgehalten. Und unser Herr, er ist trotzdem Shukur, er ist dankbar, er erkennt unsere oder wertschätzt unsere Taten. Und selbst wenn wir dann eine Münze ausgeben und das für Allahs Zufriedenheit, dann nimmt er das entgegen und macht daraus einen Berg von Belohnung. Und das ist Allahs Gnade und Gunst. Warum? Weil wir das aus freien Willen tun. Wir könnten auch anders, aber wir wählen Allahs Zufriedenheit zu erstreben. Und das erkennt er an und das ist seine Gnade und seine Gunst. Wir haben uns das nicht selber zuzuschreiben. Oder haben sie sich Götter aus der Erde genommen, die die Toten auferstehen lassen können? Wenn es in ihnen beiden andere Götter als Allah gäbe, gerieten sie beide wahrlich ins Verderben. Dann würde auf Erden, im Himmel und Erden, wahrlich Verderb überall sich ausbreiten. Preis sei Allah, dem Herrn des Thrones. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Und das ist eine große Aussage, dass wir hier immer schnell mal durchlesen. Rabbul Arshi Amma Yasifun. Allah ist Rabb von dem Thron. Und der wird in den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, unter anderem in der Tafsir von Tabari, in Aussagen beschrieben, dass nur der Schemel, also Kursi, der vor, und Kursi ist nochmal kleiner als der Thron Allahs. Kursi ist dort, wird in der Tafsir so beschrieben, wo die Könige ihre Füße ablegen, der Schemel. Dieser ist schon so gewaltig, dass die gesamten Himmel, die sieben Himmel, wie ein kleiner Ring in einer Wüste sind vor diesem Schemel. Und der Schemel ist nochmal klein gegenüber dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das heißt, wir können nicht bis dahin gelangen. Wir können uns das ja noch nicht mal vorstellen. Ja, und trotzdem, ja, wir besitzen so wenig und selbst das verlässt uns oder wir verlassen die Dinge. Aber wie geraten wir ganz außer uns, wenn wir einen kleinen Diamantenring schon besitzen? Ja, dann müssen wir das anderen zeigen und wir sehen uns selber schon ganz anders. Und Allah ist Rabbul Arshil Azim, er ist Allah, der Herr des gewaltigen Thrones. Was für eine große Aussage, aber wir halten nicht inne und denken nicht darüber nach. Und wie groß ist Allah, er wird nicht befragt nach dem, was er tut. Sie aber werden befragt. Ja, und das ist genau, wir sehen das leider zu oft andersrum. Das ist ein großes menschliches Problem und gerade in unseren Zeiten, wo das Nicht-Religiös-Sein eigentlich als moderner gilt, als das Religiös-Sein, ja, das gilt sogar für alle Religionen, sind da leider mit, werden da mit in eine Schublade gesteckt. Ja, entweder verstehen wir etwas oder wir verstehen etwas nicht. So, wenn wir jetzt etwas nicht verstehen, dann sagen wir nicht, okay, ich versuche mal rauszufinden, was das bedeutet. Oder ich sehe einfach ein, dass mir nicht genug Intellekt oder nicht genug Wissen gegeben wurde, um das Ganze zu umfassen. Nein, was machen wir? Wir verstehen etwas nicht oder haben nur Halbwahrheiten über etwas gehört und wir fangen an, herum zu nörgeln. Das ist ja unfair. Wie kann das sein? Dann werden auch so gewaltige Aussagen schon gefällt, dass erst wird die Sünde ja geschrieben für einen und dann kriegt man noch Strafe dafür. Also dann werden wirklich die Essenzen unserer Glaubensinhalte in Frage gestellt. Und das bisschen Verstand, was Allah uns gegeben hat, das benutzt man, um genau den in Frage zu stellen, der uns diesen Verstand gegeben hat und wird zum offenkundigen Widersacher. Ja, wer von uns ist denn so groß, dass er seinen Schöpfer herausfordern kann? Und das gilt jetzt natürlich nicht für die alle, die wirklich versuchen, aufrichtig Verständnis zu entwickeln, Informationen einzuholen. Aber da ändert sich dann natürlich auch die Absicht und somit auch die Art und Weise. Man nörgelt nicht, man beschimpft auch nicht die, die religiös sind. Man beschuldigt sie nicht des Altertums oder der Unwissenheit oder der Rückständigkeit und beschreibt sich selber damit mit genau dem Gegenteil, mit fortschrittlich und mit gebildet und mit was auch immer. Ja, und was wir halt nicht vergessen dürfen, letztlich werden wir befragt werden, was habt ihr getan? Was Allah tut, es ist schön, wenn wir es verstehen, und alles, was Allah tut, hat eine Weisheit, auch wenn wir sie nicht verstehen können. Wenn wir sie aber nicht verstehen, Allah wird nicht gefragt werden über das, was er getan hat. Allah ist der Schöpfer, wir sind die Schöpfung. Das ganze Wissen der gesamten Menschheit ist gegenüber Allahs Wissen nicht mal wie ein Tropfen in einem Ozean. Und das trotzdem, nochmal, das bedeutet nicht, dass wir nicht fragen dürfen. Und gerade jetzt, wenn man auch in einer Zeit lebt, wo man auch mit anderen Menschen zu tun hat, die auch Fragen haben, manchmal berechtigt, manchmal nicht berechtigt. Die Art und Weise muss natürlich immer auch in Ordnung sein. Ja, das ist alles nicht damit gemeint. Hier ist wirklich diese freche Art und Weise gemeint, sich über Allah zu erheben, a'uzu billah, oder über die Gesetze Allahs zu erheben. Und ich denke, jeder von uns weiß, was damit gemeint ist.